Einerseits waren sie kultiviert, so in einer Art Gegenentwurf des bürgerlichen Kultiviertseins. Und andererseits, aber das gehörte gewissermaßen dazu, waren sie Rotzlöffel. Fast aufgedunsen der eine, schwatzhaft, der über jeden eine Geschichte hatte, über die Straße und das Leben am Tresen sowieso. Ein Choleriker hier und da. Hager der andere, stumm, stur, strähniges Haar, der auf den ersten Schallplatten von Green on Red ein Billy the Kid zwischen seinen Vor- und Nachnamen hängte. Chuck Billy the Kid Prophet the Fourth, der Vierte, das auch noch. Die Vorstellung, dass Prophet und Dan Stewart aufeinander losgegangen sind, so abwegig nicht. The rock and roll part is not that record, it's not the product. The rock and roll is the process of doing it. It's the creating, not the result. Rock and Roll ist nicht das Produkt, es ist der Prozess des Tuns, das Kreieren, nicht das Resultat, meint Dan Stewart. Green on Red is good, maybe one show out of four, you know, because it's a rock and roll band, and you got to get that right emotional thing going to really play, you know, and that can get to you on the road. If you got 20 dates, and you know in your heart of hearts that only 5 out of 20 are going to be good, it can get kind of depressing. Green on Red, das war eine Band, die in einer von 4 Shows gut war, da es eine Rock'n'Roll-Band war und wir, um wirklich zu spielen, diese bestimmte Emotionalität brauchten. Wenn du 20 Auftritte hast und weißt in der Tiefe deines Herzens, dass nur 5 davon gut sein werden, kann das deprimierende Folgen haben. Und nochmal Dan Stewart. Bands today, I think, are obsolete. Bands seien heutzutage obsolet. Naja, das, was er liebte, hatte er dann verloren. Und wie war das mit den Mythen des alten Westens? Well, I don't, I'll tell you, the whole romanticizing of the dark underside of America, I think it's a lot of bullshit. Nun, dieses Romantisieren der dunklen Unterseite Amerikas, große Scheiße, hätte hier sein können. Let's get the show on the road. Chuck Prophet und Dan Stewart, Green on Red, machten gemeinsam 1992 die letzte CD, Too Much Fun. Manchmal werden sie Spaß gehabt haben. Und mindestens einmal Anfang der 90er in Austin, Texas, im universitätseigenen Columbus Café, waren sie die besseren Rolling Stones. Saßen da auf Barhockern auf der Bühne und hatten einen großen Moment.